Kundgabe 1503. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.7.1940. Recht und Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit wird siegen. Ob es auch scheinet, dass das Unrecht alles beherrschet. Es wird die Stunde kommen, da es offenbar wird, welcher Geist die treibende Macht ist dessen, was die Menschheit mit Staunen und Bewunderung erfüllt. Es ist unverkennbar der Gerechtigkeitssinn erloschen. Und doch fehlt diese Erkenntnis den meisten Menschen. Und dies charakterisiert die Jetztzeit, dass kein Mensch bestrebt ist, dem Nebenmenschen Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Und also ist auch die Lieblosigkeit unter den Menschen groß. Der Geist des Unfriedens beherrscht sie. Sie suchen nur einander zu schaden und fragen nicht nach Recht und Gerechtigkeit. Und Gott lässt den Menschen die Willensfreiheit. Er hindert sie nicht in ihrem Denken und Handeln, bis die Ungerechtigkeit solche Ausmaße angenommen hat, dass Gottes Gerechtigkeit sich ihr entgegensetzt. Und dann wird das Treiben des Bösen hell beleuchtet, denn es wird dem Gericht überantwortet, der jegliche Gerechtigkeit außer Acht ließ. Denn Gott ist überaus weise und gerecht. Er kann nicht das Böse ungestraft wüten lassen und das Gute ihm preisgeben. Er muss dem Gerechten zu Hilfe kommen und die Schandtaten des Ungerechten aufdecken. Er setzt dessen Treiben eine Grenze und diese ist bald erreicht. Und es werden die Menschen aufatmen, die leiden mussten um der Ungerechtigkeit willen, denen gerechtes Empfinden innewohnt und die sich doch der Gewalt beugen mussten, die alles niederzwang. Denn was sich ihr widersetzte, war ihr preisgegeben. Der Sieg der Gerechtigkeit aber wird erkannt werden aller Orten und den Glauben an Gott erstehen lassen, der die Menschen richtet und strafet nach Verdienst. Der bis zur tiefsten Hoffnungslosigkeit des Widersachers Treiben zuließ, nun aber seinem Wüten ein Ende bereitet und eingreifet mit seiner Allmacht. Und diese Zeit steht kurz bevor. Es leidet die Menschheit unter der Willkür verbrecherischer Gewalt. Sie steht ihr machtlos gegenüber. Doch Gott selbst wird sie frei machen davon und den Satan aufs Neue fesseln, auf dass der Menschheit Glauben wieder neu erstehe an Gottes Gerechtigkeit, Liebe, Weisheit und Allmacht. Denn er erhöre das Gebet derer, die ihn um Hilfe anrufen in größter Not. Er lässet sie nicht vergeblich rufen und sendet ihnen zur rechten Zeit den Retter. Er kommt ihnen zu Hilfe in einer Weise, die offensichtlich seine Gerechtigkeit erkennen lässt, und er bannet die böse Gewalt. Amen.